ich in den Tod. Sonst versink ich in den Tod. Sonst versink ich in den Tod. Hilf mir durch deine Güte aus der großen Seelennot. Denn im Tod ist alle Stille, Stille, Stille. Gedenk man deiner nicht, nicht da gedenkt man deiner Erfreu mein Angesicht, so erfreu.